meine Damen und Herren, darf eine kleine Programmlederung geben. Frau Gavani wird etwas vorgezogen, weil sie früher weg ist. Wir werden also jetzt die Diskussion abwickeln und dann Frau Gavani bitten, gleich anschließend ihr Referat zu halten. Zu den beiden Vorträgen von Kollegen Weiß und Kollegen Frankovic möchte ich betonen, dass hier besonders die beiden Fragestellungen des Seminars herausgekommen sind, nämlich die politische Funktion und die Sozialstruktur am Beispiel des Illuminatenordens und auch am Beispiel des Geheimbundes der Carbonari. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns vielleicht eben auf diese beiden Schwerpunkte in der Diskussion konzentrieren. Ich darf Sie um Wortmeldung bitten. Dunque, io farò un riassunto. La discussione si dovrebbe iniziare subito. Scusi, che ho domanda. Che, sì, appunto, no, perché siccome ieri la discussione si è svolta senza traduzione, allora la discussione si dovrebbe cercare di svolgere soprattutto sui due punti principali che sono emersi anche chiaramente dalle due relazioni del primo tronco del lavoro di stamattina, cioè la funzione politica e la struttura sociale delle società segrete, come abbiamo visto per l'ordine degli antilluminati, per l'associazione dei carbonari. Ja, ich möchte etwas zu dem Vortrag von Herrn Weiß bemerken, im Blick auf den Vergleich zur Freimaurerei. Ja, auch im Blick darauf, dass die beiden Sozialstrukturreferate an das Ende der Befragung gelegt sind, sodass vielleicht die Vergleichsmaterialien erst zu spät ankommen. Es erscheint mir wichtig zu sein, was in dem Vortrag von Herrn Weiß zum Ausdruck gekommen ist, dass diese Illuminaten doch trotz aller Einschränkungen über einen stark elitären Charakter verfügen, im Vergleich zur Freimaurerei ganz deutlich, dass eben auch die Zentralisierungstendenzen sozusagen psychosomatischer Natur sind, dass die Leute dichter gedrängt sind, nicht so über das ganze deutschsprachige, die Räumlichkeit zerstreut wohl sind und eben auch die Doktrin von seitens der Ordensstifter, die Ideologie doch sehr viel konzentrierter ist. Man kann wohl die Illuminaten, wenn ich das richtig bekommen habe, von 5 oder 6 Namen her bestimmen. Weißhaupt, zwar Knicke, Bode, Dietfurt, vielleicht in Wetzlar noch soweit, also auch die Situation um 1782 in Frage kommt. Das ist bei der Freimaurerei nicht möglich. Nicht nur die personelle Substanz wechselt sehr schnell aus der Situation von 1730 heraus bis 1790, sondern auch die einzelnen organisatorischen Zuweisungen zu Mutterlogen, zu Großlogen und eben auch zu den verschiedenen Systemen sind so schnell wechselnd, fluktuierend, dass von daher ein Verbindlichkeitsgrad, wie er bei den Illuminaten besteht, überhaupt nicht möglich ist. Auch der angesprochene Raum der verbundenen Persönlichkeiten, der sich fasuell der Freimaurerei bekennenden Persönlichkeiten, der ist so großflächig, dass diese elitäre Ansprüchlichkeit des sich Hineinarbeitens in eine geistige Elite bei der Freimaurerei wohl nie in dieser Weise akzentuiert als Programm möglich gewesen ist, sondern dass man mehr mit dem Mittelmaß der Bürgerlichkeit gerechnet hat und dieses Mittelmaß der Bürgerlichkeit auch in irgendeiner Weise zu einem verbindlichen Ideal trotz dieser Initiierungen wohl gedacht und erhoben hat. dass es eben beispielsweise in diesen weit im deutschen Raum verbreiteten Militärlogen, den ambulanten Logen, natürlich nur darauf angekommen ist, dass man Geselligkeitsforen entwickelt hat, die auch dazu in der Lage gewesen sind, in der Garnisonsstadt beispielsweise Kontakte zu der Bürgerschaft zu eröffnen. Nicht? Wie das schon häufig ausgedrückt worden ist, handgreiflich gesellschaftsbezogene Anliegen dieser Zeit, ohne dass die Generaltendenz der Zeit, des aufgeklärten Zeitalters, eben die Verbürgerlichung bestimmter nun Herrschaftssystematiken dabei überhaupt groß zur Diskussion stehen konnte. Ich glaube, dass das der Begriff, den von Herrn Reinalter zur Einleitung unseres Seminars gebraucht worden ist, der der Demokratisierung in einer ganz besonderen Weise auch schon antizipatorisch bei den Freimaurerlogen da eine Rolle spielt, wo dieser Begriff wohl noch gar nicht gefunden ist in den 1740er, 50er Jahren, dass da schon starke Vorbereitungsarbeit in diesem Sinn geliefert worden ist. Und die Phase der Radikalisierung, die sehr viele Geheimgesellschaften trifft und in der auch die Illuminatensituation geburtsmäßig eingelagert ist, ist für die Freimaurerei eigentlich eine Phase der Resignation. Sie wird depraviert, sie wird entwertet, es wird ihr der Illuminatismus auch übergestülpt. Und nur bezeichnenderweise die Strenge, die sich nicht der rationalen Freimaurerei, sondern ihren mystischen Tendenzen verschrieben haben, überdauern die Zeit und kommen dann in die Zeit der Restauration. Das sind aber eigentlich die Schotten, die eben doch prägnanter die Zeit der Restauration bestimmen, die Hochgrad-Freimaurer, die dann eben auch sehr viel mehr zur Restaurationsideologie zu sagen haben, als dass die Rationalisten aus England, die eben für die Aufklärung signifikativ sind, tun können. In Deutschland eben auch das Auseinanderbrechen dieser Freimaurerei regional in ihren Zugehörigkeiten zu der englischen, zu der französischen Freimaurerei und dann eben auch Tendenzen, die in Deutschland selbst entstehen, nicht die strikte Observanz natürlich mit Zentralen, die zum Teil außerhalb Deutschlands gelegen sind. Ich habe auf dieser Arbeitskarte, die ich ausgeteilt habe, Straßburg inseriert, obwohl mir bewusst ist, dass Straßburg seit 1681 französisch ist, nicht weil ganz einfach die prosopografische Struktur dieser Loge eine typische Grenzraumvermittlungssituation offeriert, nicht die wieder auch ein lokales Anliegen eben akzeptiert. Ich glaube, dass wir im Blick auf die Entwicklung der Freimaurerei eben, wenn wir Grundtendenzen offerieren, wie das für die Illuminaten, für die Rosenkreuzer vielleicht möglich ist, diese Freimaurerei zu sehr einengen. Nicht? Oder eben auch zu sehr ideologisch beschweren mit Ideen, die nur einer Teilgruppe dieser Freimaurerei angehören. Dankeschön. Was setzen Sie hin? Il professore fa però notare che adesso la relazione che potrebbe porre dei punti di riferimento e dei punti di contatto proprio sulla struttura sociale della massoneria in Germania arriva troppo tardi, cioè la discussione sarà poi vivace dopo questo punto. Comunque fa notare che sicuramente gli illuminati, così come si capisce dalla relazione del professor Weiss, aveva delle tendenze fortemente elitarie e lo sviluppo della dottrina dell'ordine era ristretto a pochi, elenche due o tre personaggi, mentre tendenze di questo tipo nella massoneria vera e propria erano impossibili. La massoneria si indirizzava più alla misura media della borghesia colta, anche se però ovviamente la storia della massoneria stessa si differenzia chiaramente in tendenze democratizzanti molto precoci, con tendenze opposte di una massoneria della massoneria degli alti gradi, per esempio, che è una massoneria tendenzialmente di restaurazione di potere. E allora delle tendenze opposte di una massoneria molto complessa contro l'episodio abbastanza isolato dell'ordine degli Illuminati, se ho reso bene l'idea, il centro era quello. Zwei Fragen zu den Illuminaten. Und die erste Frage ist einfach informativ: Wann ist diese Liste, ich habe das nicht ganz mitgekriegt, kann man eine Entwicklung in der Mitgliederstruktur feststellen? Verändert sich diese Mitgliederstruktur? Das scheint mir nicht ganz unwichtig zu sein, denn die ersten Mitglieder sind ja einfach Schüler von Weishaupt in Ingolstadt. Und dieser doch sehr bemerkenswerte Anteil von Handwerkern und Kaufleuten, also von Nichtgebildeten, den Sie so herausgesprochen haben, wäre ja dann mit den Intentionen Weishaupts eigentlich nicht mehr konform. Was auch die Frage beinhaltet, ob sich hier dieses Aufnahmesystem, das Aufnehmen, das ja eine Form der Machtausübung ist im Orden, ob sich das verselbstständigt und sozusagen sich ablöst von dem ursprünglichen Konzept Weishaupt. Und die zweite Frage ist die nach der politischen Würdigung. Also wenn man ausgeht von der Diskrepanz des Bildes, dass sich die Öffentlichkeit von der Gefährlichkeit des Ordens macht, auf der einen Seite, die Verharmlosigkeit, die Sie hervorgehoben haben, auf der anderen Seite, dann muss man sich fragen, woher kommt diese Diskrepanz? Und also ich meine, vielleicht sollte man den alarmierenden Charakter der Existenz eines Geheimbundes mit diesem Programm im Vorstellungshorizont des Ancien Regime nicht unterschätzen. Man müsste das vielleicht überprüfen anhand der Frage, wie weit haben eigentlich die Mitglieder des Ordens selber ein Bewusstsein davon, dass sie oppositionell sind und dass sie unter Umständen staatsgefährdende Intentionen haben. Meine Informationsfrage wäre, haben Sie ein solches Bewusstsein? Ja, das wäre es. Danke, Herr Cosin. Io non so se mi ha studito nella relazione del professor Weiss e nel qual caso chiedo scusa, ma l'ordine degli Illuminati che rappresenta proprio questo carattere intellettuale e italiano delle prime associazioni segrete, c'è diffuso anche nei paesi latini e il tramite è stato proprio la presenza per esempio di Carlo Antonio Pilati, il nostro trentino Carlo Antonio Pilati, che certissimamente non si può affermare, ma tutto anche dai documenti portati da Ziga lascia intendere che fosse, no, questo è vero, Francolic, sì, sì, sì. Lascia intendere che fosse, sì, sì, sì, ma lo pensa anche Venturi, che facesse parte della setta degli Illuminati, questo nostro pensatore trentino che aveva una rilevanza europea. A Francolic volevo dire, forse mi hai accennato all'ultimo momento, in queste società, la carboneria, che cominciano ormai a spostarsi agli inizi del secolo XIX, è presente proprio quella nuova idea di cui Gottschalk, l'ho citato ieri, che non si trova né nella dichiarazione dei diritti dell'89 né in quella del 93 e che pure diventa l'idea fondamentale dei patrioti, come si chiamavano poi dopo, e cioè che questo viene probabilmente più che dal pensiero illuministico, anche dal pensiero romantico, e che anima in sostanza il senso nazionale di queste società nuove, società segrete nuove, che si trovano particolarmente diffuse in quelle nazioni che aspirano all'unità nazionale, cioè tanto nella Germania quanto davvero nell'Italia. Ecco, per riagganciarmi. Allora, rendo prima in italiano la domanda del professor Hartwig a Weiss, cioè che pone più o meno due domande di tipo incomatorio. Cioè la prima domanda, c'è da notare un cambiamento nella struttura dei membri dell'ordine degli Illuminati, visto anche l'alta percentuale di presenza di non accademici, il che significa ovviamente anche c'è una specie di autodinamismo dell'affiliazione, che è se ovviamente il scegliere determinate persone è già esercizio di potere, e allora se ad un certo punto c'è un auto svilupparsi dell'affiliazione stessa, il che potrebbe spiegare la presenza di un alto numero di non accademici, sicuramente non gradi, non visto da buon grado di Weishaupt, del fondatore dell'ordine. La seconda domanda, il professor Hartwig nota una discrepanza ovvia tra l'immagine di alta pericolosità di questo ordine che è diffuso nella società. La società crede che questo ordine sia estremamente pericoloso e congiuratore. Dall'altra parte, come abbiamo visto nella relazione del professor Weiss, erano non proprio innocui ma quasi, cioè uno stato di innocuità sul campo della dottrina politica. Da dove deriva questa discrepanza ovviamente? Come mai che si poteva instaurare un'idea di pericolosità di un ordine che in fin dei conti pericoloso non era? Cioè, avevano gli affiliati stesso in questo ordine un'autocoscienza di essere opposizionale, di essere all'opposizione, di avere cioè una carica opposizionale, in ciò una carica pericolosa, rivoluzionaria. Questa è la domanda di tipo informativo, e rendo in tedesco, cioè qua è il diverso, das professor Corsini wieder gefragt stellte fest, dass der Illuminatenorden durchaus auch in Italien Verbreitung hat oder eingeschleppt wurde, wenn man so ausdrücken kann, durch Carlo Antonio Pilati, damit in Trentino vorhanden wäre, ja. Und noch etwas anderes, wieder eine Bemerkung an Professor Frankovic, in Bezug auf die Grundideologie der Carbonari, die ja sich als Patrioten und als Vorreiter der Einigung Italiens verstanden. Professor Corsini möchte unterstreichen, dass dieses Gedankengut der nationalen Einigung wohl weniger aus der Aufklärung, sondern vor allen Dingen aus den romantischen Bewegungen herstammt und bei allen Bewegungen, bei allen Einheitsbewegungen, das romantische Element nicht unterschätzt werden darf. Ja, ich hätte an Herrn Kollegen Weiss eine Frage. Mir ist bei Ihrer sehr profunden Übergabe der sozialen Streuung der Mitglieder etwas aufgefallen. Es werden also grundsätzlich, wie das immer gesagt, ja, die Handwerker, die Kaufleute, die dort vertreten sind, das sind die Ungebildeten. Meine Damen und Herren, hüten wir uns davor, wir sind im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Es gibt Lesehallen, es gibt öffentliche Leihbibliotheken in ganz großem Ausmaß. Es gibt in dieser Zeit die ersten großen Erfolge, 1000 Auflagen Erfolge der Trivialliteratur. Die Leute haben gelesen, man konnte sich informieren. Und es hat zum Beispiel Wolfgang Martens in seiner großen zusammenfassenden Darstellung über die moralischen Hochgeschichten der Aufklärung und Spätaufklärung nachgewiesen aus den Pränumeranten dieser Zeitschriften, dass es sich zu zwei Dritteln der Pränumeranten sehr wohl, also um Leute aus den tätigen, handwerklich oder bürgerlich tätigen Ständen handelte. Ich glaube also, dass diese Unterscheidung irgendwo nicht mehr stichhaltig ist. Sie mag also für 1700, 1710 noch zutreffen, aber für 1770 trifft sie in meinen Augen also ganz sicher nicht mehr zu. Berühmtestes Beispiel, wenn Sie Goethes Dichtung und Wahrheit lesen, wo er erzählt, wie also ein Kaufmann, ein Frankfurter Kaufmann, zu Ostern sich zurückzieht und von A bis Z etwa Christus mit Messias liest, auch damals eine sehr anspruchsvolle Lektüre. Es wurde die ganze Welt sprach darüber und niemand las ihn, wie Lessinger sagt. Nicht? Also ich glaube, dass man hier vielleicht ein bisschen differenzieren müsste. Ich glaube, dass in dieser Zeit der Durchschnittsoffizier wahrscheinlich wesentlich weniger gebildet war als der Bürger. Also ein solider Handwerksmeister oder der Inhaber eines Kaufhauses. Er musste ja auf dem Laufenden sein, sonst hätte er ja weder die Geldgeschäften noch die Warenbestellungen je etwas erreicht. Dankeschön. Allora, cerco di renderla brevemente in italiano. La domanda in fin dei conti è quella, cioè una domanda critica verso il professor Weiss. Weiss ha distinto chiaramente la struttura sociale degli accademici e la struttura sociale in accademici con istruzione accademica, borghesia e nobiltà e affiliati non accademici appartenenti ai commercianti o agli artigiani. Questo Bauer però fa rilevare che a questo periodo, 1780 circa, ultimi secoli, ultimi decenni del 700, non è più lecito fare questa distinzione di strati sociali conti e strati sociali assolutamente inconti, perché ormai il volgo cominciava a leggere, esistevano le biblioteche, esistevano le prime grandi tirature dei romanzi, il popolo leggeva, cioè sicuramente un artigiano, un capomastro ovviamente artigiano e un commerciante aveva un grado di cultura media quasi sicuramente superiore a un qualche ufficiale magari anche nobiliare, magari anche aristocratico, cioè la distinzione in borghesia e aristocrazia colta da una parte e artigiani e commercianti incolti dall'altra parte è da prendere con molta cautela. Dankeschön. Kollege Weiss, darf ich vielleicht auch noch kurz eine Frage stellen und dann noch einige Bemerkungen anfügen zu Ihrem Referat. Meine Frage betrifft den ersten Aspekt Ihres Vortrages, nämlich die Frage der Fortführung oder Fortsetzung des Illuminatenordens. Der DDR-Historiker Günter Mühlfort hat sich sehr intensiv beschäftigt mit der Deutschen Union. Und da wäre meine Frage, ist die Deutsche Union eine Fortsetzung des Illuminatenordens oder wird sie diese These, die Mühlfort vertritt, nicht unterstützen? Die zweite Frage betrifft, keine Frage, sondern eine Feststellung, betrifft die politische Konzeption des Illuminatenordens. Und da hat Herr Hartwig schon eine sehr wichtige Vorbemerkung getroffen, nämlich die nach dem Bewusstsein, politische Bewusstsein der Mitglieder selbst. Ich glaube, dass man hier auch ins Spiel bringen muss, die Frage der Aufklärungsdiskussion. Nämlich zur Zeit, als sich der Illuminatenorden zu bilden begann, war ja die Diskussion um wahre und falsche Aufklärung voll im Gange. Und im Zuge dieser Diskussion hat sich ja eine konservative Richtung herausentwickelt, die die Aufklärung bekämpfte. Und ich frage mich, ob nicht auch der Illuminatenorden vor dem Hintergrund des sich formierenden Konservativismus gesehen werden muss. Übrigens, diese Entwicklung spiegelt sich ja auch in den Logen wider. Ich darf ein lokales Beispiel bringen, nämlich Tirol. Auch in Tirol konnte der Illuminatenorden Fuß fassen und die Innsbrucker Freimaurerloge zu den drei Bergen unterwandern. Und hier ist sehr interessant festzustellen, dass die Illuminaten vor allem die rosenkreuzerische, also antiaufklärische Richtung innerhalb der Freimaurerei bekämpfen wollten. Ich glaube, auch das ist ein wichtiger Aspekt im Hinblick auf die politische Konzeption des Illuminatenordens. Sie haben dann sehr richtig darauf hingewiesen, dass der Illuminatenorden die Durchsetzung seiner sehr vage formulierten Ziele nicht über den Weg einer Revolution wollte, sondern über den Weg der Konspiration. Und dazu vielleicht ein kleiner Hinweis auch von Weishaupt. Mich interessiert vor allem der Revolutionsaspekt in diesem Zusammenhang. Weishaupt hat ja selbst festgestellt, wenn ich das kurz zitieren lasse, die angestrebten Veränderungen sollten von der Abschaffung Weiß hat selbst spricht von der Abschaffung des Königtums nicht durch Revolution, sondern durch die Moral als gewaltlose Reform erreicht werden. Also durch die Moral als gewaltlose Reform. Ein weiterer Aspekt scheint mir nicht unwesentlich zu sein, der auch die substanzielle Seite der Freimaurerei betrifft, nämlich das Gradsystem. Das Gradsystem stellt ja im Grunde nichts anderes dar in der Freimaurerei als Erkenntnisstufen, wobei diese Erkenntnisstufen eine innere Struktur aufweisen. Dahinter steht das Prinzip der Vervollkommnung. Die Freimaurerei geht ja davon aus, dass die Menschen unvollkommen sind und es kommt nun darauf an, an der eigenen Persönlichkeit weiterzuarbeiten im Sinne einer Vervollkommnung, aber unter dem Bewusstsein, dass eine absolute Vervollkommnung nie erreicht werden kann. Daher ist nicht die Zielsetzung entscheidend, sondern der Weg ist entscheidend. Und ich sehe hier eine gewisse Analogie zum Illuminatenorden. Wer beim Illuminatenorden und dieses Gradsystem natürlich auch politisch gesehen wird, würde ich meinen, kommt es eben darauf an, jetzt durch verschiedene Stufen doch eine gewisse politische Zielsetzung zu erreichen. Aber auch hier ist das Erziehungskonzept, glaube ich, letztlich entscheidend und nicht so sehr die politische Zielsetzung. Also hier sehe ich eine Analogie zwischen Freimaurerei und Illuminatenorden. Trotz des Unterschiedes natürlich, die Freimaurerei strebt ja keine politische Zielsetzung an, der Illuminatenorden doch. Vielleicht könnte man zusammenfassend den Unterschied zwischen Illuminaten und Freimaurern so charakterisieren, bin mir natürlich bewusst, dass diese Charakterisierung unvollkommen ist. Die Freimaurerei ist ein esoterisches System, das Rituale betont. Der Illuminatenorden ist ein aufgeklärtes System mit rationaler politischer Zielsetzung. Los, danke schön. Allora, domanda soprattutto sulla relazione relativa all'ordine degli Illuminati. Prima la domanda, se esegue uno studio fatto appena in idea, in la Repubblica Democratica Tedesca, se la fondazione della Deutsche Union era da vedere come una continuazione dell'ordine degli Illuminati. La seconda domanda è relativa alla concezione politica dell'ordine. Chiaramente la domanda è stata già posta, cioè in quanto avevano una coscienza politica rivoluzionaria, riformatoria, gli affiliati stessi. Il professor Reinhardt pone la domanda se questa domanda non deve essere vista nell'ambito della discussione dell'illuminismo in generale, cioè proprio in quegli anni si forma la discussione circa la vera e la falsa cioè il vero o il falso illuminismo, con sviluppo di tendenze prettamente conservative, il che potrebbe potrebbe essere visto come un riflesso nell'ambito della fondazione e il dinamismo dell'ordine degli Illuminati. Questo sviluppo del resto si può vedere anche proprio a Tirolo, dove la loggia di Innsbruck era proprio corrotta, se si può dire così, dagli Illuminati, e cioè con delle tendenze, soprattutto se ho capito bene, contro Rosa Croce, no? Contro. Razionalismo contro irrazionalismo. Sempre circa il concetto politico dell'ordine degli Illuminati, Weishaupt, il fondatore, voleva sì cambiamenti, ma non voleva la rivoluzione, bensì la cospirazione. Cioè, la citazione, formulazione di Weishaupt stesso, moral als gewaltlose Reform, cioè la morale come una riforma non violenta. E un'altra analogia che potrebbe essere presente tra la massoneria e gli Illuminati è proprio il sistema dei gradi che è ovviamente, che riflette. I gradi sono in fin dei conti una riflessione dei singoli gradi di conoscenza, di susseguirsi di conoscenza. dietro il quale emerge ovviamente il principio della perfezione, del perfezionamento, ovviamente con la coscienza che è una perfezione perfetta, non può mai essere raggiunto, che il processo rimane fondamentalmente dinamico, il che significa che il processo stesso è quello che decide, è quello decisivo e non la meta finale da raggiungere, e che potrebbe essere un'analogia con la formazione politica dell'ordine degli Illuminati. La fondamentale differenza fra l'ordine degli Illuminati e la massoneria potrebbe, cioè, visto un po' come la massoneria come un circolo esoterico e gli Illuminati invece fondamentalmente come società con dei presupposti fortemente nazionali, se l'ho capito bene. Sehr gut übersetzt. Jetzt, Herr Weiß, es sind viele Fragen aus der Frage. Also zu dem Diskussionsbeitrag von Herrn Dotzauer habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist eine wertvolle Ergänzung im Hinblick auf die Freimaurerei, die mir sehr interessant war. Zu den Fragen von Herrn Hartwig folgendes. Zunächst kann man eine Entwicklung der Mitgliederstruktur feststellen. Da ist zu erinnern an die Tatsache, dass 1780 Knigge eintrat in den Orden und Weishaupt kam nicht weiter. Der Orden war im Grunde schon 1779 etwas im Verfall. Und dann hat er den norddeutschen Knigge angeheuert und er sollte die Programmatik für die oberen Grade entwerfen. Und Knigge hat eine große Anzahl prominenter Mitglieder in Norddeutschland geworben, darunter etwa Dahlberg und überhaupt alle rheinischen und norddeutschen Mitglieder. Auch Goethe, Goethe soll allerdings nur einmal zu einer Sitzung erschienen sein und sich so gelangweilt haben, dass er nicht mehr gegangen ist. Auch die andere war dabei und ist aber hat sich dann auch zurückgezogen und andere. Also das war ein großer Einschnitt, der Eintritt Knigges in den Orden. Bald kam es allerdings, und dadurch ist der Orden erst über Bayern hinaus erweitert worden. Bald kam es aber zu Zerwürfnissen. Weishaupt war eifersüchtig auf Knigge und auf dessen Erfolge und hat gegen ihn intrigiert und beide haben gestritten bis zur Auflösung des Ordens, im Grunde noch danach in ihren publizierten Schriften. Die Handwerker, die mir bekannt sind, sind zum Teil auch schon am Anfang angeworben worden. Also das muss mit Weishaupts Einwilligung geschehen sein. Ohne Weishaupt lief überhaupt nichts. Und ein Beispiel für eine kleine Gruppe, die 1778 angeworben wurde, also als Weishaupt noch allein den Orden in der Hand hatte. Da wurden 20 Mitglieder angeworben, das war eine andere Statistik, 20 Mitglieder hatten damals den Rang eines Illuminatus Major erreicht. Darunter waren 4 Grafen, 4 Freiherren, 3 Geadelte und 9 Bürgerliche. 16 von diesen 20 waren höhere Beamte, außerdem ein Geistlicher, ein Apotheker und ein Offizier und ein Arzt. Das ist also eine Zufallsangabe, das waren die 20 Illuminati Majoris im Jahr 79. Also die Struktur hat sich nicht wesentlich verändert, höchstens dadurch, dass Knigge in Nord- und Westdeutschland eine Reihe sehr hochgestellter Persönlichkeiten anwarf. Aber sonst in Bayern ist die Struktur unverändert geblieben. Das Aufnahmeritual in den Orden ist in den Ordensschriften, die 1786, 87 durch die Regierung Karl Theodors veröffentlicht wurden, eingehend dargestellt. Es ist allerhand. Also man will offensichtlich die Novizen beeindrucken und ihnen auch falsche Tatsachen vorspiegeln. Das geht ganz eindeutig daraus hervor. Sie fragte da, ob die Mitglieder das Bewusstsein hatten, staatsgefährdet zu sein. Das glaube ich an sich bei den meisten nicht, auch bei Leuten wie Montgelard und so weiter. Das hat er auch später erklärt. Und es gibt einen Bericht, die Polizei, Karl Theodors, hat den Hausmeister des Hauses, in dem die Loge Karl Theodors zum guten Rat tat, also die Illuminatenloge, verhört, was denn da gemacht worden ist. Und er hat gesagt, es waren lauter vornehme Herren, die gut gegessen und getrunken und viel gelacht haben. Warum aber dann der Orden für so gefährlich erachtet wurde, das hat eine Vorgeschichte, die ich auch hier nicht ausbreiten konnte. Zunächst hat Karl Theodor nicht für gefährlich gehalten. Kurfürst Karl Theodor war selbst Freimaurer gewesen, zumindest 20 bis 30 Jahre. Aber es wurde dann bekannt durch abtrünnige Illuminaten wie Hutzschneider, dass Weishaupt zum Beispiel von Hutzschneider verlangt hat, es solle Briefe des Friedrichs, des Königs Friedrichs II. Von Preußen an die Herzogin, im Moment fällt mir der Name nicht ein, eine Wittelsbacherin, die das Zentrum der Opposition in Bayern gegen Karl Theodor war, wegen der Tauschpläne, diese Briefe soll er stehlen und dem Orden überbringen. Und andererseits hat der Orden einen geheimen Gesandten zu Josef II. Geschickt. Er versuchte also Außenpolitik zu treiben. Und das schien Karl Theodor besonders gefährlich, zumal einige Mitglieder des Ordens auch bei der Verhinderung der Tauschpläne beteiligt waren. Diese außenpolitische Komponente scheint mir vor allem für das Verdikt dann mitverantwortlich gewesen zu sein. Herr Bauer hat wegen der Aufschlüsselung der sozialen Zusammensetzung, da haben Sie mich missverstanden. Ich habe diese Mitglieder, 295 in Bayern, unter drei verschiedenen Aspekten aufgeschlüsselt. Einmal nach Berufen, zum Zweiten nach der Frage, ob sie beim Staat beschäftigt waren oder ob sie freiberuflich waren. Und drittens habe ich einen Unterschied gemacht zwischen akademischer Bildung und handwerklich und praktisch-technischer Ausbildung. Da bin ich aber nicht so vorgegangen, dass ich etwa ganze Berufsgruppen als akademisch erklärt habe und andere als nicht akademisch, sondern das habe ich prosografisch gemacht. Die Mitglieder sind erkannt. Insofern, und natürlich habe ich die Kaufleute niemals einfach zu den nicht-akademischen gehörten. Die Kaufleute waren ja ein ganz wichtiges Element des Bürgertums, das in Deutschland verschieden stark entwickelt war, in Bayern etwas schwächer, in Rheinland stärker. Die habe ich nie als inferior oder vernachlässigenswert betrachtet. Dann Herr Reinheiter. Die Deutsche Union, das hat schon Fehl in seiner Besprechung gegen Van Dömen angemerkt, dass Van Dömen diese nicht berücksichtigt habe. Aber das mag sein, dass das eine Fortsetzung des Illuminatenordens sein sollte, aber es war ja auch nur ein kurzlebiger Versuch. Nach 1790, glaube ich, hat man nichts mehr von ihr gehört. Sie hat nicht mehr existiert und war wohl mehr ein Experiment. Dann haben Sie gefragt, muss der Illuminatenorden vor dem Hintergrund des erstarkten Konservativismus gesehen werden? Ich glaube, dass diese konservative Reaktion erst später kam, nach 1786. Vielleicht mit beeinflusst durch die Aufdeckung des Illuminatenordens, vor allem aber dann nach Ausbruch der Französischen Revolution, da ist dann alles anders geworden in Deutschland. Auch aufgeklärte Herrscher haben dann plötzlich Repressionen, sind zu Repressionen übergegangen. Aber solange der Orden bestand, war das noch nicht so. Infolgedessen kann man den Orden, glaube ich, nicht als eine Abwehr gegen den erstarkenden Konservativismus sehen. Auch Wöllner zum Beispiel in Preußen wurde erst voll aktiv nach der Auflösung des Ordens. Die Rosenkreuzer allerdings gab es schon vorher und mit denen haben sich die Illuminaten auch immer auseinandergesetzt. Ich muss in meinen Notizen etwas nachsehen. Gewaltlose Reform. Ob Weishaupt grundsätzlich Anhänger einer gewaltlosen Reform war oder nicht, das kann man nicht in der einen oder anderen Richtung beweisen, weil er nicht in die Lage gekommen ist, Gewalt anzuwenden. Aber für Forestier behauptet, Weishaupt hätte das Zeug zu einem deutschen Robespierre gehabt. So wie er aus politischen Gründen gelogen hätte, hätte er sicher auch aus politischen Gründen Todesurteile verhängt, aber das ist eine reine Spekulation, die nicht beweisbar ist. Ich glaube auch eher, dass Weishaupt ein Intellektueller war, der das wohl nicht getan hätte. Es ist ja, ich habe eben noch Herrn Corsinis Hinweis auf Gian Antonio Pilati übersehen. Da danke ich sehr dafür. Ich wusste das nicht. Falls es Literatur gibt, wäre ich dankbar für Angabe einer Arbeit darüber. Und zu Herrn Weinreiter noch. Sie haben zuletzt versucht zu typisieren, Freimaurer, ein esoterisches System mit Ritual, Illuminaten, rationaler mit politischer Zielsetzung, ein aufgeklärtes System mit rationaler politischer Zielsetzung. Ich bin etwas im Zweifel, ob man das so stehen lassen kann, denn bei Weishaupt zum Beispiel ist auch viel Irrationales im Spiel. Andererseits sind die Freimaurer doch auch rational. Sie zum Beispiel die Idee der Toleranz und ihre Propagierung ist doch ein rationales Anliegen, möchte ich meinen. Herr Frankovic hat darüber auch gesprochen. Also ich würde nicht sagen, dass die Freimaurer nicht rational waren, die Illuminaten rational. Beide hatten von jedem wohl Elemente aufgenommen. Ja, dies ist eine Bemerkung. Allora, rapidissimo, il professor Weiss risponde al professor Dozzaua ringraziando soprattutto per l'intervento, per le precisazioni, fondamentalmente è d'accordo, per quello vi scusatevi ma salto subito alla domanda di Hartwig, cioè circa la possibilità di notare dei cambiamenti di struttura nell'ambito dell'ordine degli Illuminati. Fondamentalmente, se ho capito bene, un cambiamento di struttura non c'è, non è riscontrabile. Non è riscontrabile, per esempio, gli artigiani erano nelle liste fin dall'inizio, non si tratta cioè di un cambiamento futuro. C'è da notare un cambiamento con l'affiliazione di Knigge, dove l'ordine stesso si sposta dalla Baviera poi anche in altri stati, sul nord, tutta la Germania. Knigge avrebbe dovuto anche dare una mano a Weishaupt per riformulare la programmatica stessa dell'ordine e di affiliare ovviamente nuovi membri nell'ambito della non Baviera. C'è da notare però che Knigge e Weishaupt ebbero qua abbastanza presto, se ho capito bene, delle discordie e questa lite continua più o meno era l'inizio della fine definitiva del segretolamento dell'ordine. Il rituale di affiliazione sicuramente, un'altra risposta, il rituale di affiliamento mirava sicuramente a impressionare al massimo i nuovi affiliati, questo è chiaro. Una coscienza di essere pericolosi, opposizionali allo Stato, sicuramente la maggior parte degli affiliati non lo ebbe, e al contrario si sono visti soprattutto come una società di mangioni, beoni, gandhi, di serate piacevoli. Voluttario, sì. Sì, piacevoli. Che sia nato l'immagine della alta pericolosità e del potenziale rivoluzionario di questo gruppo è tutta una storia a sé. Il principe, cioè Carl Theodor, per principio non valutò pericoloso l'ordine, lui stesso era appunto massone e non credette nella pericolosità dell'ordine degli Illuminati, però quando si ebbe la verifica di un contatto dell'ordine con Giuseppe II, cioè quando l'ordine cominciò a fare politica estera, allora Carl Theodor cambiò opinione e li perseguitò. E li perseguitò proprio per questa constatazione di un inizio di una politica estera autonoma al di fuori del suo controllo. La risposta a Bauer, il professor Weiss fa notare che si tratta probabilmente di un fraintendimento, cioè un frainteso, cioè il suo elencare di affiliati con la chiave tripla di vedere prima le loro la loro professione, se erano impiegati di Stato o meno, o se avevano un'educazione accademica o meno, cioè un'educazione, non significa non un'educazione, ma un'educazione più di tipo pratica e tecnica, e è una chiave semplicemente di cercare di strutturare, non è assolutamente una chiave di valutazione, non significa che i non accademici erano di per sé eo ipso assolutamente non eruditi o non ebbero una determinata educazione. La risposta era in alta che la Deutsche Union sia una continuazione dell'ordine degli Illuminati può darsi, ma siccome la Deutsche Union stessa era eredita molto breve, la discussione rimane un po' gratuita. Fa notare che la reazione conservativa nell'ambito del comunismo si afferma solo più tardi, comunque dopo il 1786, ordine della anno della soppressione dell'ordine, che comunque si installò soprattutto dopo la rivoluzione francese, quando l'ordine degli Illuminati ormai aveva già cessato di vivere, che cioè non è così facile vederli illuminati come semplicemente una reazione di tipo conservatore. Se, la domanda se Weishaupt propagò la riforma senza non violenta o meno, o se magari poi al momento di passare all'azione poteva anche passare all'azione violenta, la domanda è gratuita visto che Weishaupt non è passato mai all'azione, e allora c'è la speculazione che si sia sviluppato forse in un po' tedesco da una parte, ma sicuramente rimane speculazione. E per ultimo, il professor Weiss fa vedere un certo dubbio in confronto all'opposizione che Reinhardt fece tra massoneria e ordine degli Illuminati, cioè non è che proprio l'irrazionalità sia solo dalla parte dei massoni e la razionalità sia solo dalla parte degli Illuminati, anzi ci sono sempre delle tendenze fortemente razionali anche tra i massoni. Anche nelle massoni e sicuramente anche dei riti e delle ritualizzazioni di tipo irrazionale presso gli Illuminati. Come ultima cosa, ultima notizia, ancora un ringraziamento a Corsini, il nome di Pilati in questo contesto era sconosciuto e il professor Weiss chiede di essere fornito di indicazioni bibliografiche. Ringrazio il professor Corsini. Dopo. Bene, brava. Ja, es sind keine weiteren Wortmeldungen, dann ja, bitte Herr Professor. Ich etwas zu dem Vortrag von Herrn Frankowitsch machen, der ja in der Diskussion jetzt eigentlich etwas etwas zu kurz gekommen ist, bedauerlicherweise. Ich hätte also eine Frage im Blick auf die Carboneria, die ständige Struktur in dieser Gesellschaft. Wie steht es mit den Bauern? Es ist bei den die Bauernstellen beispielsweise in dem agrarisch doch im 18. Jahrhundert noch durchaus orientierten Deutschland in den Freibauerlogen 0,0%. Nicht, sie sind also nicht repräsentiert. Bauern sind nun keine Unterschicht in dem Sinn, wie sie trotz der Kritik von Herrn Bauer, die ja doch analphabetisiert sind. Ich meine mit Unterschichten nicht die kleinen Handwerker, die Händler in Mittelstädten, da ist die Struktur anders. Die partizipieren unter Umständen sehr wohl am literarischen Leben in einer popularisierten Form, sondern ich meine das, worauf das Auge also auch mittlerweile in der Soziologie gerichtet ist, nicht Tagelöhner, die bäuerliche Bevölkerung in den ostelbischen Gebieten, die in totaler Abhängigkeit sich bewegt hat, Dienstmägde. Natürlich, wie steht es mit Frauen auch? Die Frauen sind ja gar nicht eigentlich partizipiert, sondern nur in diesen sogenannten, in der Freimaurerei, in den Adoptionslogen, die zum Teil den Kult und die Gradformen bis ins Lächerliche gezogen haben, aber in einer Weise, die ja doch nicht emanzipatorisch wirkte, sondern im Gegenteil, eher die Frauen dazu verurteilte, sich den Männern subordiniert weiterfühlen zu müssen. Wie steht es in der Carboneria mit diesen Bauern, die nicht Großgrundbesitzer sind, die also keine Gutsbesitzer auch darstellen, sondern kleine Parzellen vielleicht irgendwie in Pacht innehaben, die sich ja doch politisch auch engagieren? Und wie steht es mit den Juden, die ja in der Problematik der Hinzuziehung in die Freimaurerlogen in der napoleonischen Zeit so etwas ins Licht gerückt sind? In Deutschland gibt es also Judenlogen in der napoleonischen Zeit, die Aurore Naissante, die aufgehende Morgenröte in Frankfurt beispielsweise. Es gibt auch jüdische Bankiers, die beispielsweise in der Bonner napoleonischen Loge sitzen, während im 18. Jahrhundert die Freimaurerei sich von diesen Juden ja gar nicht getrennt hat. In Hamburg beispielsweise wurden die Juden aus den Freimaurerlogen direkt vertrieben, mit der Auflage, eine eigene Judenloge zu gründen. Und auch in Berlin hat man nur in einer sogenannten Toleranzloge Juden aufgenommen. Diese Toleranz in den Freimaurerbereichen, also meiner Ansicht nach abstinenter vielleicht als in der Carboneria, dass man also, die Carboneria konnte auch keine Frauen wohl gebrauchen, nicht? Aber dass man im Blick beispielsweise auf den bäuerlichen Stand niemanden wohl akzeptiert hat, da kam auch wohl nicht in Frage dafür, dass man aber auch die Juden, die ja doch ihre Emanzipation gerade der Aufklärung anvertrauen wollten, ausgeschlossen hat. Entschuldigung, ein ganz kurzer Beitrag. Die Freimaurerei als Organisation des Friedens. In der napoleonischen Zeit gibt es auch die Möglichkeit, sich der Freimaurerei im Krieg zu bedienen. Nicht das Erkennungszeichen des Freimaurers hat unter Umständen, es wird gelegentlich mit Stolz berichtet, dazu geführt, dass sich Feinde, die gegenüberstanden, sich verwundert haben, beziehungsweise auch Freimaurer der bekriegten Seite Asyl erhalten haben. Nicht? Das also auch, natürlich, es war eine Tendenz, den Krieg zu entschärfen. Also Frieden im Krieg herzustellen, aber das doch ist auch eine Situation. Bitte. Sintetizzi, sì. Due domande da, circa la composizione dei ceti nell'organizzazione carbonara. prima domanda, dove sono i contadini? E adesso non i grandi latifondisti ovviamente, ma il proletariato contadino. A questo una piccola coda, dove sono le femmine, dove sono le donne? In Germania comunque nelle logge massoni non sono assolutamente rappresentati i contadini, cioè i contadini dipendenti ovviamente, e anche le donne sono relegate in logge a parte. In logge di divertimento più che di... Appunto. E seconda domanda, la questione degli ebrei, cioè sono affiliati... Degli ebrei. In Germania ci sono, soprattutto sotto Napoleone, logge specifiche per gli ebrei o logge singole che potevano anche affiliare ebrei, altri esempi però dove gli ebrei erano cacciati dalle logge decisamente e costretti a fondare logge proprio ebree, come il problema della carboneria. E una piccola altra cosa, lei parla della massoneria come un'organizzazione in fin dei conti che può sopravvivere solo nella pace. Sotto Napoleone c'è da verificare anche un cercare di utilizzare questa struttura anche in situazione di guerra, anche in... Contro Napoleone? No, sotto Napoleone. Sì. Sotto Napoleone, che vede le logge anche come uno strumento proprio di rappacificazione, se ho capito bene, di... Propaganda. Anche di rappacificazione di situazione con politischen Gegnern. Vom militärischen auch. Vom militärischen durch das Erkennungszeichen, das man als Freimaurer Bruder geben konnte, ohne dass ein anderer bemerkte. Dieses führte dazu, dass man sich gegenseitig natürlich nicht mehr bekämpfte, dass man sogar auch Gefangene beispielsweise freigelassen hat, beziehungsweise auch Leute verborgen hat, die damit Allora, proprio come organizzazione di rappacificazione di nemici politici, ma anche nemici militari, cioè il segno di riconoscersi fratello massone poteva implicare il non continuare un'azione bellica, ma poteva anche essere favorevole in situazioni di cattività, oppure poteva anche significare proprio di... aiutare un fuggitivo del quartiere. Va bene, ich muss antworten, aber ich werde zuerst in italienisch antworten und dann werden wir sehen. Also, ich fange an von der letzten Frage. Io ho detto che la massoneria fiorisce in tempi di pace, ma intendevo dire in pace con le autorità, non nelle guerre esterne. Nelle guerre esterne, certo, c'è questo rapporto fra prigionieri, eccetera, e che fanno le loro logge, è un mondo diverso. Io dicevo, la massoneria non è capace di mettersi in contrasto con la propria autorità. La massoneria, al tempo di Napoleone è con Napoleone, al tempo della democrazia è con la democrazia, e via. No, raccoglie tutto, ma non è mai in condizione di fare la guerra, non è una società di battaglia, è una società che ha bisogno della pace. Questo non vuol dire che in un caso di guerra esterne però la massoneria eserciti questa funzione di fratellanza. La domanda dei contadini. I contadini in Italia non entrano mai nella storia. Purtroppo la tragedia dell'Italia è questa enorme massa di contadini che non sa leggere, non sa scrivere, non sa parlare. Il contadino italiano parla il dialetto, parla, non parla la lingua ufficiale. Quindi è una situazione drammatica, i contadini con la massoneria non sanno nemmeno che cos'è. La carboneria, cerca il proprietario, cerca il padrone, di avere contatti con il padrone, con il piccolo padrone, non, che è già diverso dal contadiname. Il contadiname non ha nessuna... per quanto riguarda le donne, certo, sono d'accordo con l'interrogante, sono d'accordo, nella massoneria le donne non contano, sono un oggetto di divertimento, le mopse, sono riunioni, lì sì che si beve e si fa anche altre cose. E nella carboneria ci sono presenti delle donne molto attive che cospirano, che rischiano la prigione e sono chiamate le giardiniere. Vengono chiamate le giardiniere. Mi pare di avere risposto a tutto. Contadini, ebrei. Ebrei cominciano a entrare nella loggia alla fine del Settecento, soprattutto nelle città mercantili. Noi troviamo ebrei nelle logge di Livorno, ebrei nelle logge di Venezia, ebrei nelle logge di Genova, cioè in certi mesi gli ebrei vengono riconosciuti e considerati fratelli, almeno nel periodo napoleonico. All'origine no. Già che ho la parola volevo dire che io non ho detto che nella massoneria è razionale alle origini. La massoneria inglese dei tre gradi è un'associazione filantropica, razionale, cristiana. Ecco, lì gli ebrei non sono ammessi. Quando la massoneria si trasferisce nel continente, nascono gli alti gradi, ecco, lì sono d'accordo con Reinhardt, è un fenomeno irrazionale. La massoneria non è completamente irrazionale. C'è alchimia, c'è storia e solo qualche loggia inglese conserva ancora questo spirito, qualche loggia europea di tipo inglese conserva questo spirito razionalista. Volevo dire poi, sì, Pilati, ma non solo Pilati, c'è Savioli qui a Trento che diventa amico di Romagnosi, è strano poi. C'è Costanzo a Napoli che mette in contatto la loggia napoletana di Napoli prima con gli illuminati non ci sono, con la Deutsche Union. Commette anche quella, poi scompare e nasce la carboneria. Scusatemi. So schwer? Nein, geht schon. Also, ganz kurz zu antworten. Ja, ganz kurz. Die Bauern in Italien gehören nie zur Geschichte. Sie sprechen die Hochsprache nicht, sie können nicht lesen. Der Bauer weiß gar nicht, was die Freimaurerei ist. Die Carbonari suchen Kontakt mit der Landbevölkerung, aber immer mit dem Landbesitzer, auch mit dem kleinen Landbesitzer, nie mit dem abhängigen Landarbeiter. Es ist klar, dass die Frauen in der Freimaurerei eine dekorierende Rolle spielen. Bei den Carbonari gibt es durchaus aktives politisches Engagement der Frauen, die sogenannten Jardiniere, darunter. Es ist vorhanden, sind Einzelfälle, sie sind aber da. Gärtnerinnen, komm. Ja, man kann da nicht übersetzen, das geht nicht. In Italien, in der Freimaurerei, kommen mit dem Ende des 18. Jahrhunderts sehr wohl auch die Juden herein, vor allen Dingen in den großen Handelsstädten, in Livorno und in Venedig, wo auch die großen Judengemeinschaften existieren. Noch eine Klärung, eine grundsätzliche Klärung. Die Freimaurerei ist eine rationale Bewegung in ihren Anfängen in England. Mit ihren Übersprüngen auf den Kontinent und mit der Entstehung der Hochgradfreimaurerei beginnt das irrationale Element. Ab da ist das irrationale Element der Freimaurerei anzusetzen. Es gibt noch einige Reste von der ursprünglichen englischen rationalen Freimaurerei, aber damit beginnt der irrationale Trend innerhalb der Freimaurerei. Und noch eine letzte Bemerkung war, es gibt also anscheinend wesentlich mehr Verbindung in Italien mit dem Illuminatenordnung. Es ist nicht nur auf Pilati begrenzt, Savioli, noch andere. Costanzo. Noch andere Namen, ja. Danke schön. Ich glaube, wir können jetzt die Diskussion abschließen.